Zwiesprache haltend mit all diesen Seelen, die einmal gewandert waren mit ihr, dort draußen, wo es noch das leise, vergilbende Laub gab, die weiten, bewässerten Felder, die Sternennacht, die gleich von den Geschwadern der Flugzeuge wieder hallen würde. Dass ihre Tochter lebte, dass Fritz noch lebte, jetzt im Lager Sachsenhausen. Sie war oft, wenn sie in Oranienburg zu tun hatte, eine Station weitergefahren, um die Baracken hinter dem Stacheldraht verhaut zu sehen, dass viele jüngere Mitkämpfer noch lebten, dass eine neue Generation aufwuchs, die weiterführen würde, was zu ihrer, der fast schon Toten und der toten Zeiten begonnen worden war, das verlieh ihr noch ein Bewusstsein vom Atmen. Tief atmete sie die Septemberluft ein, in der schon ein leichtes Grollen war, und in die, vom Süden her, die Sirenen hineinheulten. Sie blieb sitzen auf ihrer Bank, dachte darüber nach, was alles noch einzutragen sei in das Heft. Im Januar war Welter, der dieses Schweden mit seinen endlosen Wäldern, seinen roten Holzhäusern, seinen Seen und Inseln und seinen kleinen Gefängnissen noch kennengelernt hatte, in die Hände der Verfolger gefallen. Sie hat ihn nicht mehr getroffen, denn er war im Saarland gewesen. Am 19. April dieses Jahres hatten sie ihm das schöne Haupt abgeschlagen, im Zuchthaus von Stuttgart. Und im Februar 1943 hatten sie Kowalke gegriffen. Und ein Jahr noch gemartert, bis sie ihn töteten, in Brandenburg, am 6. März 1944. Am 8. September 1943 war Hallmeier in Plötzensee unters Beil gekommen, und in Brandenburg hatte Tom Schick, der Jugendfreund, vor einem Monat, am 17. August, sich das Leben genommen, und am 21. August waren ihm Mett und Ulrich gefolgt. Es war wieder Sterben an einem einzigen Tag. Eben noch hatte sie Ilses Hand in der ihren gehalten, eben noch hatte sie Heilmanns, Koppis Hand gedrückt, eben noch waren Libertas Augen voller Feuer gewesen, eben noch hatte Hilde den Säugling von der Brust genommen. Da lagen sie schon alle. Wie ein biblischer Zug war dem Geistlichen, der so viele beim Gang in den Tod begleitet hatte, die Reihe der Verurteilten am 5. August erschienen. Es war ein warmer, heller Abend. Die vier Frauen traten zuerst hinaus. Wie verschieden voneinander waren sie, die ihre Gesichter noch einige Augenblicke lang dem durchsichtigen Grün des Himmels entgegenhoben. Und wie sehr doch im gleichen Geschick verbunden. Oda Schottmüller, barfüßig, führte sie an. Sie reckte den schmalen Hals. Es war, als vibriere die bleiche Haut vor Erwartung. Trotz der rückwärts gebundenen Arme waren ihre Bewegungen locker und wiegend. Sie schien schwerelos zu sein, ihre Zehen streiften nur den rauen, schwarzen Sand, hoben sich wie zum Flug. Eine Amsel sang, hinter Oda kam Hilde Koppi. Auf ihrem Gesicht lag ein starres Lächeln, ihre Zähne glitzerten. Hart traten die Schlüsselbeine im Ausschnitt des Kittels hervor. Und wenn Tränen über ihre Wangen liefen, so waren es die Tränen aller Mütter, deren Kinder ausgesetzt worden waren. Frieda Wesolek, die ihr folgte, war von schwerer Körperlichkeit, die Sohlen ihrer Pantinen schürften Staub vom Boden. Ihre Nase lag klobig in den verschatteten Zügen. Auf dem Rücken hielt sie die großen Hände geballt. Anna Kraus war lehmfarben geworden. Nur ihr eisblauer Blick durchbrach das Grau des verwitterten, zerfurchten Gesichts. Und nach ihr schritt Kuckhoff daher. Breit wölbte sich seine Stirn in das schüttere Haar, und die riesigen, dunklen Augen beherrschten das Gesicht, in dem der Mund nur noch ein schiefer Strich war. Flecken und Streifen bedeckten den gedrungenen Leib in der schlotternden Hose. Es schien, als hinge ihm die Haut in Fetzen herab. Doch war seine Haltung die eines Propheten. Stanislaus Wesolek glich mit den eingefallenen Schläfen, den scharfen Kanten der Jochbögen und Rippen, den knotigen Strängen der Muskeln und Sehnen, dem dicken Geäder an den Armen, einem gefangenen, geschundenen, ausgemergelten Giganten. Und am Ende Emil Hübner, der Eisengießer, 80-jährig, ein Leben voller Aufstände und Kriege, ein Leben, das eins war mit der Geschichte des Kampfs der Arbeitenden. Etwas steifbeinig ging er, ohne den Stock, gewillt, sich die Mühe nicht anmerken zu lassen. Den nackten Oberkörper hielt er aufgerichtet, sein kurzes, borstiges Haar glänzte, sein gestutzter weißer Bart stand am vorgestreckten Kinn. Welch winzige Wegstrecke legten sie zurück. Und welche Wanderung war es doch zu dem niedrigen, grob gemauerten Gebäude, in dem sich ihr Blut vermischte. Mit dem Tod der Besten hatte dieses Land sein Haupt verloren, und die Mörder machten sich schon bereit, den Kadaver aufzuputzen, um ihn weiter für ihre Zwecke zu verwenden. Der Letzten, die ihnen noch etwas anhaben wollten, hatten sie sich entledigt, der oppositionellen Offiziere, der sozialdemokratischen Patrioten. Und während der Himmel über der Stadt Bersten zerschellte, sich rot färbte, versuchte sie, die Linien zu entwirren, in denen sich die Phase andeutete, als deren einzige Zeugin sie übrig geblieben war. Ihre Anfänge rührten her aus der Zeit in Stockholm. Jakob, von früher her befreundet mit Wehner und Lundgren, Pfarrer bei der schwedischen Botschaft, waren es gewesen, die im Sommer 43 mit ihren Berichten über die Lage der Gruppe in Schweden schon auf die Ansätze zu den neuen Bündnissen hingewiesen hatten. Jakob hatte sie über Golz in Verbindung gebracht mit Lundgren. Im Juli war sie zum ersten Mal mit ihm zusammengetroffen, am Sammitsee, nordöstlich der Rieselfelder. Was sie vernahm, war ihr fern, klein, unbedeutend erschienen, angesichts dessen, was sich während der letzten Monate vollzogen hatte. Sie hörte, dass Wehner nach halbjähriger Untersuchungshaft zu einem Jahr Zuchthaus, seine Mithelferin Hansson zu 9 Monaten Gefängnis, die übrigen Verhafteten Seidewitz, Henke und Mewis zu kürzeren Gefängnisstrafen verurteilt worden waren. Bei der Nennung Henkes horchte sie auf, doch da der Name Stahlmann nicht fiel, fragte sie auch nicht weiter. Die Zeitschrift »Die Welt« war bis zur Auflösung der Komintern im Mai erschienen und dann ersetzt worden durch die politische Information, ein Sprachrohr für die Einheitsbewegung, wie sie vertreten wurde vom Nationalkomitee Freies Deutschland in Moskau. Neben Steinitz und Glückauf, die unbehelligt geblieben waren, schrieben hier Seidewitz, Mewis und Henke, Ferner und Warnke, alle nun freigegeben. Und im Herbst kamen auch Wagner und Sager hinzu, die aus der Internierung entlassen worden waren. Wehner aber war, nach dem Jahr im Zuchthaus von Falun, ins Lager Smensbro gebracht worden. Ihn, einen der beharrlichsten Vorkämpfer für eine deutsche Einheit, hatten die schwedischen Behörden und die früheren Genossen von der weiteren politischen Tätigkeit ausgeschaltet. Anfangs hatte man sich nicht darüber aufgehalten, denn Wehner sollte in dem geheimen Prozess in Stockholm seine Mitarbeiterin Hansson, sie, Bischof und auch Stahlmann preisgegeben haben. Dann aber war Jakob diesen Verdächtigungen nachgegangen, über Lundgren, der im Auftrag der Gesandtschaft nach Schweden zu reisen hatte, waren ihm neue Informationen zugekommen, die ihn vermuten ließen, dass Wehner niemanden verraten, nur Bekanntes zugegeben und die Aussagen, die ihm zur Last gelegt wurden, zur Deckung anderer Gefährten vorgenommen habe. Die Beschuldigungen, die Mewis bestärkte, blieben jedoch an ihm haften, wenn sie sich später auch verwischten, als von Branting, dem Anwalt der Verhafteten, Mitteilungen hinzugekommen waren, nach denen Mewis sich weitläufiger noch als Wehner über Stahlmann, dessen Hintergrund und Vorhaben, ausgelassen und zudem den Verhörsleitern, die in direktem Kontakt mit der deutschen Geheimpolizei standen, Hinweise auf Welters Aufenthalt im Saargebiet gegeben habe. Doch da weder der Schatzmeister der Partei noch der Redakteur der Kominternzeitschrift, die beiden meistgesuchten Illegalen in Stockholm, aufgegriffen worden waren, musste auch wieder eine Verschwiegenheit vorausgesetzt werden, deren Preis vielleicht die Geständnisse gewesen waren. Weil andere, drängende Aufgaben im Herbst und Winter bevorstanden, verloren sich die Geschehnisse in Schweden bald, waren sie doch auch wieder nur Zeichen aus jedem Zwischenreich, in dem die Motive der Taten sich kaum erkennen ließen, in dem die Beweise spärlich waren und oft verfälscht durch Abneigungen oder Sympathien, in dem ein jeder von Unzurechnungsfähigkeit befallen werden konnte und auch der zur Verantwortung gezogene bald nicht mehr wusste, was er eigentlich gesagt oder gemeint hatte. Wie Bucharin in der abgöttischen Liebe zu seinem Sohn, wie Kuckhoff, umnachtet vom Gedanken, dass es ihm nicht vergönnt sein sollte, sein Kind aufwachsen zu sehen, wie Libertas im Wahn, das Lebensglück festhalten zu können, so mochte auch Mewis, im Verlangen zu seiner Familie zurückzukehren, plötzlich zu einem gewöhnlichen, vertrauensseligen Mitmenschen geworden sein, der dem Spitzel seine Sorgen ausplauderte. Jakob hatte einmal zu ihr gesagt, dass Mewis Wehner für einen Überläufer gehalten habe, der den Sozialdemokraten in der Aktionseinheit zu viel Macht zukommen lassen würde und deshalb um jeden Preis ausgesperrt werden müsse. Die Partei dürfe nicht von ihrem Ziel abweichen, die führende Stellung zu erlangen, da sich sonst das Gleiche ereignen könne wie nach dem vorigen Krieg, die Verlagerung der Kräfte auf eine erneute, von der Sozialdemokratie gestützte Kapitalherrschaft. Von Mewis, der jetzt als Vertreter des Zentralkomitees die Sektion der Partei in Schweden leitete, waren Jakob und Sefko über Lundgren die Anweisungen für ihre Tätigkeiten zugegangen, und diese galten nach dem öffentlichen Appell zum Zusammenschluss am 1. November 1943 der Stärkung der Verbindungen zu einflussreichen Sozialdemokraten. Für die Gruppe in Berlin war dies nur eine Bestätigung der Linie, die auf der unteren Ebene seit je bestand, nur dann und wann von taktischen Erwägungen überdeckt und mit der Wiederaufnahme der Beziehungen zu Reichwein, Haubach, Leuschner, Maas und Leber im Frühjahr bereits weitergeführt worden war. Bis zum Juni dieses Jahres hatte sie bei Reichwein, zuweilen auch bei Leuschner, gefegt und geputzt, den Schutt weggeräumt, die Scherben zum Müllhaufen getragen, gestürzte Bäume im Garten fürs Kaminfeuer zersägt, den Umzug von einem Zimmer zum anderen bewerkstelligt, Essen eingekauft, gekocht. Gehilfin war sie gewesen, wie immer, Handlangerin, Reinmachefrau, an den Rand der Ereignisse gestellt, obgleich sie doch hätte behaupten können, dass sie in deren Zentrum stehe. Dies hatte sie hingenommen, schon als Kind, als Jugendliche. Sie hatte nie etwas anderes gewollt, wenn von Bischof gesprochen wurde, so war Fritz gemeint, der ehemalige Vorsitzende der Kulturverbände. Überall war sie dabei gewesen, andere aber planten die Handlungen, ordneten deren Ausführung an. Den ganzen Winter über war der Versuch, Thälmann aus dem Zuchthaus von Bautzen zu befreien, vorbereitet worden. Lundgren, der die schwedische Kurierpost ausnutzen konnte, hatte Jakob die Direktiven der Parteiführung überbracht. Jakob, versteckt im Keller des holländischen Gesandtschaftsgebäudes, jetzt Sitz des Konsulats und der Handelsvertretung, studierte die Zeichnungen der Festung, die in der Dresdner Parteizentrale angefertigt worden waren. Wie leicht sich dies sagen ließ, dachte sie. Aber mit ebensolcher Leichtigkeit, Selbstverständlichkeit, war dies alles besprochen worden. Später einmal würde sie Lehrerin werden, gleich nach dem Krieg würde sie sich ausbilden lassen, um den Schülern zu erklären, wie das damals gewesen war. Die Schüler würden vor der großen Gedenktafel aus Marmor stehen, und sie würde versuchen, ihnen etwas von dem deutlich zu machen, was sich hinter den goldenen Namen verbarg. Vielleicht mussten die Namen herausgesucht werden aus den langen alphabetischen Reihen. Sie hoffte, dass die Schüler, wenn sie sich hindurch buchstabierten, die Namen nicht vom einen zum anderen wieder vergaßen. Die Gestalt, das Gesicht, die Taten jedes Einzelnen müssten so greifbar hervortreten, dass die Schüler sich die Namen merken konnten. Doch wie sollte sie ihnen das Aussehen Lundgrens beschreiben? Sie hätte nur sagen können, dass er hochgewachsen, hellhäutig und blond war? Und wenn man sie fragen würde, was ihn zu der Gruppe im Untergrund geführt habe, könnte sie bloß antworten, dass es ein Buch gewesen sei, von Neukranz, Barrikaden am Wedding. Das hatte er in seiner Jugend gelesen und war davon so beeindruckt worden, dass er sich den Arbeitern in Berlin anschließen wollte. Deshalb hatte er sich um die Anstellung als Chauffeur bei der schwedischen Botschaft beworben. Wenn die Schüler sie fragen würden, ob ein Buch einen Menschen wirklich zum Handeln bringen könne, würde sie all die Bücher aufzählen, die es fertiggebracht hatten, in einem Menschen den Drang nach Handlung zu wecken. Sicher würden sie lange über solche Bücher sprechen, und vielleicht würde irgendeiner eine Erfahrung nennen, die er selber auf diesem Gebiet gewonnen hatte. Damit wäre schon viel erreicht. Als Lundgren im Frühjahr 1943 nach Berlin gekommen war, hat er sich gleich nach dem Weg zur Kösliner Straße erkundigt. Zu welcher Nummer er denn wolle, hatte man ihn gefragt. Er wolle nur die Straße sehen, hat er gesagt. Und dann sah er die Straße, auf der im Mai 1929 die Barrikaden gestanden hatten. Dieser Lundgren, der sich jetzt wieder in Stockholm aufhielt und nicht nach Deutschland zurückkehren konnte, weil er sonst gleich festgenommen worden wäre, war in seinem Dienstwagen zwischen Dresden und Berlin und zwischen der schwedischen Botschaft und der holländischen Niederlassung im Tiergarten mit geheimen Papieren hin und her gefahren. Er war auch in Bautzen gewesen. Beim Vorbeifahren am Zuchthaus hatte er sich die Lage der Tore, die Höhe der Mauern eingeprägt. Wäre er angehalten worden, hätte er gesagt, er habe sich verfahren. Aber er besaß keine diplomatische Immunität, konnte sich nur als schwedischer Chauffeur ausweisen. Wie sollten ihre Schüler später in Friedenszeiten verstehen können, welche Wagnisse das gewesen waren? Die Vorgänge ließen sich auch nicht wie Abenteuer schildern. Nicht durch Spannung durfte das Interesse der Schüler gewonnen werden. Sachliche Beschreibungen müssten sie zur Anteilnahme bringen. Und wenn sie dann gesagt hätte, dass es Bestlein am 30. Januar 1944 bei einem Luftangriff auf das Gebiet von Plötzensee geglückt sei, aus der Gefangenschaft zu entkommen, würde sie die Schüler vielleicht dazu anleiten, den Versuch zu unternehmen, sich in einem Aufsatz in eine solche Situation hineinzuversetzen, zu überlegen, wie dies möglich ist, gefesselt, in Sträflingskleidung, zwischen zertrümmerten Gebäuden, hindurch, durch den Befestigungsring, dann durch die Stadt zu flüchten und nach Quartieren zu suchen, von denen man nicht wusste, ob es sie überhaupt noch gab. Im Februar waren die Planungen, jetzt mit dem Beistand von Reichwein und Leber, so weit fortgeschritten, dass die Aktion, der die Befreiung Breitscheids aus Buchenwald folgen sollte, für den April festgesetzt wurde. Breitscheid, der sozialdemokratische Abgeordnete, der Fürsprecher der Volksfront, war bei Kriegsausbruch in Frankreich interniert und von den Eroberern aus Arles in deutsche Lager verschleppt worden. Sie würde ihren Schülern darlegen müssen, welche Voraussetzungen es im Frühjahr 1944 für die Unternehmungen gegeben hatte. Bestleins Wiedereintritt in die Führungsgruppe, das Anwachsen der illegalen Zellen in Berlin und im übrigen Land. Allein in der Hauptstadt gab es 72 sowie 40 verbündete Gruppierungen und an über 60 anderen Orten Stützpunkte. Der Fall Odessas, der Vormarsch der Roten Armee durch die Ukraine, die immer näher rückenden Ausstrahlungen des Senders Freies Deutschland, die regelmäßigen Kontakte mit der Abschnittsleitung in Schweden, die Möglichkeit, auf den neuen Maschinen größere Auflagen von Flugblättern und Zeitungen zu drucken und somit weite Teile der Bevölkerung zu erreichen. Dies alles hatte zu der Vorstellung geführt, dass es bald zu einer breiten Frontbildung kommen würde. Anfang April hielt Sefko sich einige Tage in Dresden auf, um die letzten Einzelheiten des Vorhabens mit dem Kommando, das Helfer innerhalb der Anstalt hatte, zu besprechen. Zu bestimmter Uhrzeit, während der Runde im Hof, sollte Thälmann herausgeholt und von Lundgren, der mit Bewaffneten im Wagen wartete, davongefahren werden. Die plötzlich verschärfte Bewachung des Zuchthauses jedoch, die Verhaftung von Thälmanns Tochter am 16. April, kurz darauf die Verhaftung seiner Frau, die Überführung beider ins Lager Ravensbrück, verhinderten den Befreiungsversuch. Und im Mai und Juni, nach der Räumung der Krim, dem Beginn der alliierten Invasion im Westen, traten die Zusammenkünfte zwischen den Leitern der beiden Parteien in den Vordergrund aller Tätigkeiten, und diese waren am 30. Mai überschattet worden von der neuerlichen Festnahme Bestleins. Man hatte ihn ins Zuchthaus Brandenburg gebracht, wo es niemanden gab, der, wie in Plötzensee, sich der Gefolterten annehmen und über ihr Sterben berichten konnte, und wo die Henker nicht einmal mehr auf die Verlesung des Todesurteils, sondern nur auf den an die Wand geschmierten Richtspruch hin, die nicht mehr kenntlichen unters Beil warfen. Bischof war wieder an ihrem Grenzpunkt angelangt. Der Juni hatte weder zur Front noch zum Aufstand geführt. Die Frist, die Jakob und Sefko noch gegeben war, um mit Reichwein, Leuschner, Haubach, Maas und Leber ein gemeinsames Programm für den Wiederaufbau des Landes zu entwerfen, war am 4. Juli beendet. Bei dem letzten Treffen, am 22. Juni, war sie zugegen gewesen. Nicht im Beratungszimmer, sondern in der Küche. Sie hatte noch den mit Kunstgegenständen gefüllten Raum im Haus Reichweins hergerichtet und während der Verhandlungspausen vom Manifest der Aktionseinheit gehört, das bei der nächsten Begegnung, dem 4. Juli, bei Leber geschrieben werden sollte. Doch auf dem Weg zu Leber wurden sie abgefangen von den Polizeitrupps. Jakob und Sefko kamen nach Brandenburg, Reichwein, Maas und Leber nach Plötzensee. Dorthin wurden auch Haubach und Leuschner, die mit Stauffenberg die Erweiterung der Front auf Kreise des Militärs vorbereitet hatten, nach dem 20. Juli zusammen mit den aufständischen Offizieren gebracht. Wieder war sie als einzige der Verhaftung entgangen. Und sie empfand Scham darüber, dass sie, die Unbedeutende, die Planer und Organisatoren, überdauern sollte. Die Schatten umgaben sie. Zwischen ihnen würde sie nun sitzen. Und es würde nichts mehr für sie zu tun geben. Wie sollte sie je ihre Stimme noch erheben können, da sie, die dunkel rings um sie her standen, schweigen mussten? Sie hatte ihnen ihren Tod schon angesehen, als sie noch lebten. Der Tod war eingemeißelt gewesen in ihre Züge, als sie im Sommer vom baldigen Frieden sprachen und von ihren Hoffnungen auf das Zusammengehen der Arbeiterparteien. Sefkos Tod hatte sie gesehen, als er ihr die dringlichsten Maßnahmen nach dem Sturz des Regimes diktierte, als sie von der Schreibmaschine aufblickte zu seinem Mund mit den schadhaften Zähnen, seinen vor Müdigkeit geröteten Augen. Reichweins Tod hatte sie gesehen, als dieser den Kopf schräg geneigt, mit den Fingerspitzen über eine der hölzernen afrikanischen Statuen strich. Lebers Tod hatte sie gesehen, als er ihr vom Fenster her sein zerkerbtes Gesicht zuwandte, dem mehr als sonst die 4 Jahre in den Lagern, ein Jahr davon in Dunkelhaft, abzulesen waren. Jakobs Tod hatte sie gesehen, als er sich mit der Hand durchs weiche Haar wühlte und überdachte, was ihrem Rapport nach Stockholm noch hinzugefügt werden müsse. In dieser Nacht im Garten, während die Einäscherung der Stadt fortschritt, war nur noch Beklommenheit in ihr. Zum ersten Mal zweifelte sie daran, ob die Kraft in der Kette noch halten könne. Es waren ihrer doch nur noch so wenige, mitten in den Massen der Unbelehrbaren, die dem Feind in der Raserei seines Untergangs immer noch beistanden. Einmal hatte sie geglaubt, dass diese wenigen als viele gelten müssten. Doch weniger und weniger waren sie geworden. Es gab nur noch die, die von Tausenden, Hunderten, schließlich von ein paar Dutzend übrig geblieben waren. Was sollte werden aus diesem Land, das jetzt fast all derer beraubt worden war, die ihm ein neues Gesicht hätten geben können? Am 29. September ging Leuschner in den Tod. Einen Zettel ließ er zurück, darauf stand: Schafft die Einheit. Am 20. Oktober kamen Reichwein und Maas, am 5. Januar Leber aufs Schafott, und am 25. wurde Haubach, seit den Jahren im Lager erster wegen an Tuberkulose leidend, schwerkrank auf einer Bahre zum Fallbeil getragen. Von der Einheit, um die sie alle gekämpft hatten, war zu dieser Zeit in Stockholm nichts mehr vorhanden. Der Terror hatte den Grund zur Einheit gegeben. Verschont geblieben hatte sie der Kampf um die Einheit zerrissen. Im Untergrund hatten sie zueinander gefunden, in der Offenheit hatten sie einander getäuscht und hintergangen. Es war, als bedurfte es der unmittelbaren Gefahr, um zur Verständigung und Einigung zu kommen, und als könne es in Zeiten geringerer Gefahren nur Missgunst und Zwiespalt geben. Umzingelt vom Feind hatten sie noch in den letzten Stunden erörtert, was für die Neuanfänge einer Erziehung und Bildung unternommen werden müsse. Als niemand sie in der Arbeit störte, griffen sie gleich nach der ganzen Kultur. Damals, als wir uns mitten in den Ereignissen befanden, erkannten wir nur, dass sie voller Antagonismen waren. Ein Überblick war noch nicht zu gewinnen. Um ein Bild von unserer Geschichte zu gewinnen, mussten wir erst Linien ziehen zwischen dürftigen Anhaltspunkten, Verbindungen schaffen über tiefe Löcher hinweg. Dabei erlebten wir doch unsere Tage im Bewusstsein des Fortschreitens, glaubten, Boden unter den Füßen zu haben, und wir lauschten gespannt auf die Stimmen, die uns jedes Ereignis von verschiedenen Seiten her erklären wollten. Im Herbst und Winter dieses Jahres war es zum beängstigenden Widerspruch gekommen zwischen der Aussicht auf die baldige Verwirklichung aller Hoffnungen und der Erwartung, dass die Stunde des Kriegsendes der Beginn eines neuen, unversöhnlichen Kampfes werden würde. Nicht nur der Bruch innerhalb des im Januar 1944 gegründeten Kulturbunds, auch die Kluft zwischen denen, die im Land zurückgeblieben und dort untergegangen waren, und jenen, die nun draußen bereitstanden, um die Führung des Landes zu übernehmen, weckte Beunruhigung. Und es kam hinzu, dass meine Mitgliedschaft in der Partei nicht als vereinbar angesehen wurde mit meinem Verständnis für Hodan. Er war einer der Gründer des Bunds und bis zu seinem Rücktritt im Oktober dessen Vorsitzender gewesen und hatte bei der Eröffnungsfeier die Satzungen angegeben. Damals, als sich in Deutschland die Zellen der Gegenwehr gestärkt hatten und gemeinsame Aktionen eingeleitet worden waren, sollten auch die Gegner des Faschismus in der Emigration, gleich welcher politischen Auffassung, zusammengeschlossen werden. Die Kultur, die sich über die Parteigrenzen hinweg erstreckte, schien als Mittel dafür geeignet. War es schon fragwürdig, ob es überhaupt eine Kultur geben könne, an der alle teilhaben würden, so war allein die Bezeichnung einer deutschen Kultur angesichts der Eroberungszüge, Ausplünderungen, Versklavungen und Menschenvernichtungen, die im Namen dieser Kultur begangen wurden, ein Wagnis. Der Welt hatte sich keine moralische Kraft in Deutschland gezeigt, und längst war das Volk in seiner Gesamtheit verantwortlich gemacht worden für das Unheil. So verlautete es auch von schwedischer Seite, als etwas über den geplanten Bund bekannt wurde. Es könne sich nur um den Versuch handeln, Mitleid zu erwecken. Niemand hatte von der Auflehnung der wenigen gegen die verheerende Übermacht gehört, nur die Kader, denen die Meldungen der Kuriere zugekommen waren, wussten von dem, was geleistet worden war und zu welchem Preis. Und wenn es nun darum ging, den Beweis zu erbringen, dass es im Land noch Menschen gab, die imstande waren, den Begriff Kultur neu zu beleben, so mussten deren Namen und Taten doch geheim gehalten werden. Und wer waren denn die, die hier voller Überzeugung von den ungebrochenen humanistischen Traditionen ihres Lands reden konnten und die doch, verstoßen aus diesem Land, seit einem Jahrzehnt im Exil lebten? Welche Einsichten besaßen sie denn, die sie dazu ermächtigten, ein fortbestehendes nationales Gut der nationalen Entwertung entgegenzustellen? Für Hodan war diese Kultur von Anfang an nur noch das Äußere eines sich unerbittlich befehdenden Ganzen gewesen. Dieses Deutschland, ja das gesamte Europa, waren schon vor der Katastrophe nichts anderes mehr als ein Abbild der Verkommenheit, der Feigheit und des Verrats. Und einzelne Entwurzelte nur, die sich nie mehr in diesem Morast zurechtfinden würden, hielten für sich fest an einem Bild, das es gar nicht mehr gab. Er hatte gewusst, als er mitwirkte an den Entwürfen, dass dieser Bund nur während einer kurzen Zeitspanne seinen Zweck, eine innere Kontinuität vorzuspiegeln, erfüllen könnte. Und dass er bald dem einzigen Anliegen unterworfen werden würde, das heute noch Tragkraft besaß, der Politik nutzbar zu sein. Die Kultur, auch wenn einige noch an ihren selbstständigen Wert glauben wollten, war nur ein Vorwand, eine taktische Stufe, von der man sich wegschnellen konnte, um in den Bereich der Handlungen zu kommen. Hodan war selber Realpolitiker genug, um die Kultur als eine legitime Waffe anzuerkennen im Ringen um Einfluss und Hegemonie, und er warf es seinen Mitkämpfern nicht vor, wenn sie, die darauf brannten, ihren demokratischen Staat zu errichten, sich zur Stärkung ihrer Glaubwürdigkeit auf den Kulturbesitz beriefen. Was es indessen im Land an Kultur noch geben mochte, war nur denen bekannt, die nicht gefragt werden konnten, und von den anderen, draußen, war nur wenig hervorgebracht worden, was auf eine sich ständig erneuernde, auf die Zukunft weisende Kultur hätte schließen lassen. Für Hodan reichte Kultur weit über die Gebiete von Dichtung, Bildkunst, Musik und Philosophie hinaus, und gab es hier auch Werke von internationaler Größe, so vermisste er doch den Ausdruck der eigentlichen Erfahrungen seiner Zeit. Seit langem hatte es Gespräche gegeben über das Wesen einer Kultur ohne Land, von den Schriftstellern in der Emigration waren geschichtliche Untersuchungen, Utopien, elegische Rückblicke ausgeführt worden. Gleichnishaftes gab es, oft in antiker, in alttestamentarischer Verkleidung, Meditationen, Ausflüchte in eine Welt der Gedankenspiele. Es war, als scheue man davor zurück, sich Rechenschaft abzulegen über die Situation, in die man geraten war, oder es hinderten Verzagtheit und Verwirrung die Bearbeitung der Erlebnisse, denen Briefe und Tagebücher noch am nächsten kamen. Diese aber ließen sich zur Auseinandersetzung mit dem Verbanntsein nicht verwenden. Die Musik und die Malerei waren ihren eigenen Formproblemen hingegeben. Und die Philosophie befasste sich mit Fragen, die nichts zu tun hatten mit dem, was uns unmittelbar bedrängte. Da konnte Hotan nur von dem Mangel sprechen, der auch eine Folge des Exils war. Und er besagte, dass das, was heute gültig sei für unsere Kultur, sich im schwer zugänglichen, im Abseitigen und Verschwiegenen abspiele. Dem Anliegen, Kulturträger zu sein, trat er mit Widerwillen entgegen. Die Moral, die Ethik, ließ sich in seinen Augen nur noch von denen repräsentieren, die sich in der tiefsten Erniedrigung befanden. Das meiste, was in den geschützten Regionen produziert wurde, war für ihn Ersatz für Verlorenes, ein Scherbenhaufen der alten Kultur. Damit ließ es sich nicht einmal überwintern, geschweige denn ein Neubeginn unternehmen. Draußen gab es kleine, versprengte Gruppen und drinnen die Gehetzten. Und konnten sie sich drinnen kein Gehör verschaffen, so gingen draußen viele der Besten in Not und Elend zugrunde. Von einer deutschen Kultur zu sprechen, ohne die Entkräftung und Entsagung, die Täuschungen und Niederlagen einzubeziehen, die Fehlentscheidungen, die dazu beigetragen hatten, dass die Kultur im Land zerschlagen und ihre Reste in den Untergrund gedrängt worden waren, wäre eine Lüge gewesen. Und da war schon der Konflikt aufgekommen mit denen, die ein heiles Weltbild mit in die Fremde genommen hatten und glaubten, es könne sich neu einpflanzen lassen, wenn sie nur erst wieder zurückgekehrt Fuß gefasst hätten. Hodan wandte sich nicht gegen die, die an ihrer Linie festhielten, die gewillt waren, ein Land nach ihrem Sinn entstehen zu lassen, denn so mussten sie ja sein, eigensinnig, unnachgiebig, um sich halten zu können gegenüber den Gewalten, die bald versuchen würden, ihnen aufzuzwingen, was sie ihrerseits für richtig befänden. Freundschaftlich noch, doch mit dem üblichen Spott, hat er ihnen das Geschmeide der kulturellen Güter umgehängt. Und er tat dies, um vor der Öffentlichkeit den beginnenden Zwist um das Aussehen eines künftigen deutschen Staatswesens zu verbergen. Am 1. November 1943 hatte das Nationalkomitee Freies Deutschland zur Sammlung der deutschen Emigranten in Schweden aufgerufen. Zu den Unterzeichnern, deren Namen auf der Titelseite der politischen Information standen, zählten zum ersten Mal alle diejenigen, die im Untergrund des schwedischen Exils gelebt hatten, mit Ausnahme Wenas, und nun in die Legalität zurückgekehrt waren. Erich Weinert in Moskau und Thomas Mann in Princeton hatten, Ost und West zusammenführend, den Appell zum Ausgangspunkt gemacht für eine breite nationale Volksfront. Doch als der Freie Deutsche Kulturbund gegründet wurde, war auf der Konferenz von Teheran bereits über Deutschlands Geschick entschieden worden. Abhängig von den Mächten, die an ihre Stelle den entscheidenden Kampf austrugen, hätten die leitenden Politiker im Bund vielleicht nicht einmal die Erfüllung ihrer Pläne sehen können, wenn es zu dem Volksaufstand gekommen wäre, mit dem einige von ihnen noch bis ins Frühjahr 1945 rechnen wollten. So wie es die Kommunistische Partei gewesen war, die während des vergangenen Jahrzehnts immer wieder die Initiative für ein Zusammengehen ergriffen hatte, so drängte sie jetzt, da das Ende des Kriegs abzusehen war, auf die Schaffung der gemeinsamen Front, mit der eine Umwälzung im Land erreicht werden könnte. Die gesamten Tätigkeiten während der letzten Jahre zum Ausbau des Parteinetzes, zur Heranziehung von Verbündeten, hatten sich auf diesen Durchbruch gerichtet, auf die Niederwerfung des Faschismus von innen. Nur wenn dies gelänge, würde ein souveräner Staat entstehen können. Und für die Kommunistische Partei war dies die Demokratische Republik, wie sie 1935 auf der Brüsseler Konferenz umrissen worden war. Als noch Kontakte mit den Kadern in Deutschland bestanden, war es der Zweck aller Anleitungen, aller Parolen und Programme gewesen, das Volk vor der militärischen Niederlage dazu zu bringen, sich gegen die Diktatur zu erheben, um sich den Anspruch auf Selbstständigkeit zu sichern. Hodan teilte nicht die Überzeugung der Kommunisten von der Wirkungskraft des Nationalkomitees. Er hielt nicht viel von den Aussagen der zum Umdenken gebrachten Kriegsgefangenen. Die Bekundungen der Generäle Seydlitz und Paulus, der Soldaten im Freiheitssender konnten so schnell nicht von einer inneren Wandlung zeugen. Eher schienen sie ihm die Folge des Schocks zu sein, nach dem Sturz aus dem Siegesrausch. Langer Prozesse würde es bedürfen, um zu historischen Einsichten zu kommen. Auch glaubte er nicht an eine noch unverbrauchte Kraft im Volk, konnte sich aber bei einer Zermürbung der Führung eine von den Krisen der Demoralisierung und des Defätismus hervorgerufene indirekte Widersetzlichkeit vorstellen, einen passiven Umbruch, der jedoch den Anforderungen während einer totalen Auflösung nicht gewachsen wäre. Doch weil er auch nicht dem Abwarten der rechten Sozialdemokraten zustimmte, deren Vorstand in London sich allein auf die künftigen Regelungen der Westmächte verließ, setzte er sich ein für die Front, selbst wenn diese wieder zerbrechen und die übernommene Kultur zu unvereinbaren Teilen zerfallen würde. Die Front und die einheitliche Kultur waren für ihn Hypothesen, die gelten mochten, solange es noch die geringste Aussicht gab, dass Kräfte im Land ihnen entgegenkommen könnten. Dennoch ließ ihn der Gedanke nicht los, dass sie, die das Erbe der klassischen deutschen Kultur übernehmen wollten, bei ihrer Rückkehr in das verunstaltete Land auch zu den Erben der Kulturlosigkeit werden müssten, denn alles, was sie für ihren Aufbau benötigten, würden sie sich aus dem Schutt hervorzusuchen haben. Viel von dem Schweigen, das über den Zuständen im Land lag, rührte daher, dass auch die Eingeweihten nicht genug wussten über jene, die mitten in der Festung des Feinds ausgehalten hatten. Selbst Wehner, Mewis und Warnke, Henke, Seidewitz und Glückauf hätten nicht mehr sagen können über die jeweiligen Gruppierungen, Ausfälle und neuen Zusammenschlüsse, als was ihnen in den Rapporten mitgeteilt worden war. Und dies reichte zu einer Berechnung der Kräfteverhältnisse nicht aus. Nur Andeutungen gab es über den Umfang der Opposition, den Gang der Planungen, die Zahl der Parteizellen, den Wechsel der Anlaufstellen. Es könnten keine intakten Verbindungen mehr erwartet werden. Und während das Frühjahr sich hinzog, ohne dass es zu der in Teheran beschlossenen Invasion im Westen kam, wuchs die Gewissheit, dass sie bald für die Kämpfenden im Land nichts anderes mehr tun könnten, als ihren Namen in eine Marmorplatte zu schlagen und sie mit Kränzen zu ehren. Für die Funktionäre, die unterrichtet waren über die Verluste an Menschenleben in der Sowjetunion und über die Massenmorde in den Lagern in Polen, waren die Opfer im deutschen Untergrund Teil des großen Sterbens. Sie, die Kommissare, die Ingenieure der Partei, hatten den Blick nicht den Gefallenen, sondern den vor ihnen liegenden Aufgaben zuzuwenden, die zu lösen sie beauftragt waren. Rodin, seit den 20er Jahren Vertrauter der Kommunisten und Sozialdemokraten, die später ihre wenig haltbare Aktionseinheit herangebildet hatten, war im Herbst zu einer anderen Auslegung der Verläufe gekommen, zur Feststellung nämlich, dass es wieder einmal und folgenschwerer denn je missglückt war, von unten her einen Bau zu beginnen und dass das Bevorstehende von außen, von oben befohlen werden würde. Und er sann darüber nach, wie sie, die selbstlos am Werk gewesen waren, sich ehren und vor dem Vergessen retten ließen. In der Kultur, die er meinte, waren die künstlerischen und wissenschaftlichen Taten den materiellen Eingriffen gleichgestellt. In seiner Einweihungsrede hätte er von den Flugblättern und Sabotageakten, den heimlichen Zusammenkünften, dem Mut in der Gefangenschaft, den unaufhörlichen Planungen, den Befreiungsversuchen berichten wollen, um darzustellen, wie im äußersten Niedergang eines Landes diese Notwehr, diese Gemeinsamkeit, diese Ausdauer immer noch die Kultur in sich trugen. Die anderen aber, die eine Nation gestalten wollten, forderten beständigere Töne. Zu einem Deutschland, das seine Würde zurückgewinnen sollte, gehörte die Wiederbelebung des ohnmächtig gewordenen deutschen Geists. Wie in den Kulturverbänden in Moskau und in London, Herder und Lessing, Goethe und Kleist, Bach, Haydn und Schubert, Eichendorff und Mörike Pate zu stehen hatten für die Vision eines geläuterten Lands, beriefen sich auch die abgeschnittenen Deutschen in Stockholm auf ihre Dichter und Denker. Und wir hatten dies hinzunehmen, zu einer Zeit, da alles darauf ankam, an ein Deutschland zu erinnern, das vor der wachsenden Gefahr einer Aufteilung unter den Okkupationsmächten sein Recht auf Selbstbestimmung fordern könnte. In den Statuten des Bunds, wurde das freie Wort besonders hervorgehoben zwischen den anderen Freiheitsbegriffen, die in das Bild einer Demokratie gehörten. Dies war es, was alle zusammenhielt und was dem Bund, der bald mehr als 500 Mitglieder zählte, Gewicht gab. Im Januar 1944 schien es uns noch möglich, dass sich Parteilose und Liberale, Sozialdemokraten und Kommunisten bei allen Meinungsverschiedenheiten als antifaschistische Front einigen könnten. Vielleicht bestand die Täuschung darin, dass Hodann mit seiner Anteilnahme an den Fragen und Konflikten eines jeden allen Absichten noch menschliche Züge verliehen hatte. Denn als er dann, 2 Monate nach der Niederlegung seines Amts, auch aus dem Bund ausschied, war es, als habe das persönliche Trachten vor der anonymen Machtpolitik kapituliert. Bisher hatten sich gegenüber den unbestimmten Zukunftsaussichten der Sozialdemokraten die Vorschläge der Kommunisten als überlegen erwiesen. Und dies umso mehr, als sie keinen Anspruch erhoben auf eine Dominanz ihrer Partei. Sie konnten selbstbewusst auftreten, weil ihnen im Kampf die führende Rolle zukam und hinter ihnen die Rote Armee stand, die die Hauptlast des Kriegs trug. Und zugleich waren sie es, die sich, während linke Sozialdemokraten schon von Enteignung und Sozialisierung sprachen und vom Bündnis mit dem Militär abrieten, einer Propagierung des Sozialismus enthielten, solange die Voraussetzungen dafür fehlten. So wie die Tätigkeit des Nationalkomitees, das zu vergleichen sei mit einem provisorischen Parlament, in dem sich die Meinungen aller Schichten, vertreten von den Soldaten, vorbringen ließen, solle auch die Auseinandersetzung mit der Bevölkerung verlaufen. Es gehe darum, hieß es, so weite Kreise wie möglich zu erreichen. Deshalb dürfe ein politisches Programm noch nicht festgelegt werden. Alle anderen Anstrengungen als die zur Niederschlagung des Faschismus und zur Beendigung des Krieges seien abzuweisen, bis in einer entstehenden Befreiungsbewegung den nationalen Interessen allmählich eine soziale Bedeutung gegeben werden könne. Es bestand kein Grund, an den Thesen der Kommunisten zu zweifeln, wie viele Sozialdemokraten es taten. Man hatte sich zwar miteinander zu messen, doch jeder war mit gleichen Rechten an den Bemühungen um die Front beteiligt. Für die Front würde jeder verantwortlich sein. Und die Lage, in die wir geraten wurden nach der ungeheuerlichen Zerstörung, konnte uns damals nur einen Zusammenschluss und das Ende des alten Klassendenkens verheißen. Wie das Nationalkomitee sich mit der Schulung der deutschen Kriegsgefangenen befasste, wurde auch der Kulturbund zur Basis für die Arbeit mit den aus den besetzten skandinavischen Ländern nach Schweden geflüchteten Soldaten. Und gerade dieses Vorhaben, an dem die Einmütigkeit sich hätte erweisen sollen, wurde zum Anlass der Spaltung. Fast unmerklich wurde aus der ersten Sorge um die unter der Diktatur aufgewachsenen, verbildeten, zukünftigen Bürger eines demokratischen deutschen Staats ein Gezerre um das Fußvolk derer, die einmal mit Regierungsämtern betraut werden würden und die sich nun für weit größere Erziehungsaufgaben üben konnten. Hodann, der außerhalb der Parteien stand, der nicht nach Deutschland zurückzukehren gedachte und den Respekt der deutschen Emigration und schwedischer intellektueller Kreise besaß, war dazu geeignet, den Bund in seiner beabsichtigten Neutralität zu präsentieren. Dass er als Berater für deutsche Fragen in der Presseabteilung der britischen Gesandtschaft angestellt war, wurde ihm anfangs noch nicht zur Last gelegt, ebenso wenig wie den Kommunisten ihre Bindung an das Moskauer Nationalkomitee vorgeworfen werden konnte. Standen Ost und West doch verbündet gegen den gemeinsamen Feind. Am 28. Januar, vor geladenem Publikum, beschwor Hodann, noch unterm Zeichen der Eintracht, die Kultur, die nach langer Zeit der Entehrung Deutschland wieder zurückgegeben werden müsse. Er, der sein Leben lang gegen die Gewalt gekämpft hatte, die ausging von seinem Land, unter der Herrschaft des Kaisers und der Generäle, unter der Weimarer Regierung des Finanzkapitals, schließlich unter dem Regime der Barbarei, durfte von der Anstrengung um eine Erneuerung der deutschen Kultur sprechen. Mit hochgezogenen Schultern, gelblichem Gesicht, schweißiger Stirn stand er am Rednerpult und ließ zuerst das Deutschland erstehen, das 5-mal während eines knappen Jahrhunderts über die Welt hergefallen war, dass immer wieder die Legende von der Einkreisung, der Bedrohung des Lebensraums, der feindlichen Verschwörung vorgebracht, die Verträge gebrochen, die Schuld auf andere abgeschoben und sich mit Auserwähltheit und Unbesiegbarkeit gebrüstet hatte. Und dass so tief geschlagen werden müsse, dass es nie mehr fähig wäre, sich gegen andere Völker zu erheben. Und mit reinem Gewissen konnte er hinzufügen, dass dieses Land dennoch geschont werden müsse, dass es nicht bis in die Selbstaufgabe getrieben werden dürfe, weil es einmal wieder gebraucht werden würde im Kreis der Zivilisationen.